Упражнение 17, страница 47. А. Der Lehrer kommt. Die Stunde beginnt. Wir lesen. Der Lehrer fragt. Wir antworten. Boris schreibt. Ein Student liest.